Die Sonne scheint nicht mehr, der hedefreie August ist auch vorbei und der dicke, fette Pfannkuchen feuert seine Abrissbirne von Arsch in die verpuppten Überreste des Sofas, nur um sofort den Abo-Chart anzumachen. Weil der inzwischen potenziell von mehr als 200 hurensorgenden Hühnerfickern bevölkert wird, kommt da gewiss keine Langeweile mehr auf und Freespins kommen da inzwischen ja auch ordentlich rüber, und nicht nur die. Aber bis der warme Regen vom August auf dem Bibelkonto landet, dauert's halt noch ein paar Tage. Und die letzte Zahlung liegt in weiter Ferne, weswegen der Prekariatslord mal wieder entsprechend Laune hat, wie seit Tagen schon. Seit Ende des Schanzenfests hat Bums die seine Affenficker von Abonnenten gemolken, wie sie's verdienen, diese Kerndahinder der Kretins, dieses gottverlauste Lumpenpack, vermutlich auch deshalb, weil die typische Konto-Ebbe am Monatsende dem Schwibschwabbel mal wieder vor die Schweinsäuglein geführt hat, dass es so nicht weitergeht und das Koolenhermissen etz Adler. Kann auch sein, dass irgendeines der Verfahren, die gegen den auch so friedfertigen Gütelord anschlägig sind, gegen Zahlung eines Ordnungsbescheids eingestellt wurde. Oder eventuell hat irgendeiner der kaputtgesoffenen, bucklichten Inzuchtbauern vom schaurigen Berg nach den jüngsten Ereignissen endgültig die Schnauze voll und hat irgendein gutes, altes Sponsoring eingestellt, das in Bums die Spatzenhörn schon längst nicht mehr als hilfsbereite Unterstützung segelte, sondern als Selbstverständlichkeit, als Tribut, der ihm gefälligst zusteht. Vielleicht muss er ja dieses Jahr sein eigenes Heizöl kaufen, wenn er noch was nahe schüren will, man wird ja noch träumen dürfen. Die bemerkenswerte Raffgier der letzten Wochen lässt jedenfalls die Hoffnung keimen, dass irgendein Fischpektopus kurzsichtige Schweinsäuglein unvorhersehbares Ereignis die Lordfinanzen in Schieflage versetzt hat. Seitdem, wie es sei, der Lord hat Laune. Lässt sich auch sehr schön daran ablesen, dass er gleich beteuert, bester Laune zu sein und gerade gut gegessen zu haben. Ja, rote Nummer, Arschlecken und Hundeficken, du krummes Lauseschwein, du unverbesserlicher Lügendner. Wahrscheinlich hängt der überdimensionierte Magen in den Kniekehlen, weil keiner dich zur Rewe gefahren hat, Lieferdienst nicht mehr drin ist und die Belozichten aus der Stopfmaschine die nagende Fressgier halt eher schlecht als recht im Zaum halten, obwohl du sie wegpaffst, dass der Reizhusten zur verquarzten Decke bildet, du dreimal vermaledeite Hungerleider. Aber keine Sorge, der kleine Bauch, der veritable Wampnarsch ist noch da und immer noch wird bei jeder Bewegung das schimmlige Leibchen zwischen der schimmligen Plastehose und dem schrundigen Arsch von Fettschürze eingeklemmt, dann fasst der Suppengmobo mit beiden Händen in Schulterhöhe an die Plattis und zupelt das Leibchen unten aus der Bredille heraus, mit einer dieser Autopilot-Handbewegungen, die an diesem windschiefen Körperklosse ganz besonders grauenhaft aussehen, an diesem Madenmann, diesem Greisligen, dessen täppische Bewegungen so fernab von jeder Grazie des natürlichen Menschen liegen wie die Schanze von den Offizien oder sein Spatzenhirn von jeglicher Einsicht. Und weil das Schmannschwein heute wieder in so unglaublich aufgeräumter und heiterer Stimmung ist, legt er sich auch sofort mit seinem Chat an. Irgendwer erwähnt den ehrenwerten Bergdeutschen, dessen Riestrim gerade eine vierstellige Hörerzahl vermelden kann. Und während dort der Gastgeber mit seinem ganz unverwechselbaren Mix aus Galanterie in alter Schule und ungebremstem Schmäh sein Publikum auf das Charmanteste unterhält, bleibt der Schmannschmuck allein mit seinen 200 missgestalteten Maulstinkern abgehalfterte Abonnenten, von denen jetzt erstmal paar gebannt werden, weil sie den Bergdeutschen erwähnt haben. Dann kommt noch einer mit dem Schanzenfist an, und ja, er nennt sich Nora, wie Nora, die räudige Hafennutte, die dem Suppengambo kürzlich das ganze schöne Geld in sein ausgeleiertes Kackloch gedrückt hat, und damit fällt bei unserem Pralo endgültig die Klappe. Erstmal wird der unbotmäßige Knecht vom Hofe gebannt, dann ergeht sich der Schmandsack in einem Sermon darüber, wie sehr er die Schnauze voll hat vom Schanzenfest. Ist wohl nichts geworden aus seinem großartigen Plan, der Welt zu zeigen, wie schlimm Mobbing sei und wie heldenhaft er dagegen ansteht, ist wohl auch nichts geworden aus dem Versuch, sich der Presse als Opferheld oder Heldenopfer darzustellen, ist wohl auch essig mit dem Wunschtraum, demnächst von der Landesregierung ein schönes neues Leben spendiert zu kriegen. Das lässt mal wieder die Hoffnung wachsen, dass die Ereignisse vom 20.08 für den dicken, dummen Knallkorb noch ein unliebsames Nachspiel haben mag, das sich ihm bereits angekündigt hat, wer weiß. Der dicke, fette Pfannkuchen ist jedenfalls so richtig in Fahrt geraten und jetzt kriegt das Affenpack von Abobande mal wieder mit der groben Kerl serviert, was ihm zusteht. Man soll gefälligst aufhören, ihn immer wieder mit Interviewfragen auf Schülerzeitungsniveau zu behelligen. es sei denn, es gelüstet den Selbstbespiegelungslot mal wieder nach einer Runde Raute fragt Drache, dann sind genau solche Fragen nämlich die einzigen, die er gelten lässt. Man soll endlich aufhören, Musikwünsche zu äußern, denn der Musikliebhaber und selbsterklärte Mettler will endlich sein Zeug hören, nämlich zum 100. Mal Motrip, Adeltawil und Rosenstolz. Zu diesem übelstinkenden Musiksurrogat will er dann missstöhnend mit jaulen und die Leute sollen dann seine Sangeskünste loben, so stellt er sich das vor, kannst du dir einfach nicht mehr ausdenken. Dann folgt ein Lügenkatarakt des Inhalts, wie sehr der erzfaule Pralsack sich für sein Publikum aufreibt, wie er bis zur Erschöpfung arbeitet, nur um die zahlende Kundschaft zufriedenzustellen, nur um da nichts zu ernten als schnöden Undank. Rollo, alle, das meinte ernst. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen, dieser rettungslos verlottete und krankhaft selbstgefällige Knallkopf ist allen Ernstes der Ansicht, er würde lobenswerte Leistung erbringen. Und zu allem Überfluss hat dieser abscheuliche arschförmige Sack voll eitler Kackscheiße in der Zwischenzeit einen 50er eingeheimst und kann ein weiteres Kapitel des Trauerspiels beenden, um in seine TS zu wechseln und dort weiter um sich zu schlagen. Es ist und bleibt ein Rätsel, warum die Schanze noch heile Scheiben hat. Gott verdomme.